1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 6, 7, 8, 9, 0. Ende, ende. Zu legen. Alles Gute. Auf Wiedersehen.